meine lieben deutschen Volksgenossen im Auslande und in der Heimat. Zum 14. Male bringt am heiligen Abend des Weihnachtsfestes eine deutsche Stimme durch den Äther und singt die Deutschen überall auf der Welt. Größer und größer ist die Zahl derer draußen geworden, die diese Stimme hören. Und es ist ein so beglückendes Gefühl zu wissen, dass Millionen Menschen gleichen Blutes und gleicher Art am schönsten und innigsten ihrer Feste dieser Stimme lauschen. Zum 14. Male wollen deutsche Worte denen, die heute fern der Heimat sind, ein Gedenken dieser Heimat bringen. Sie wollen die stille Freude und den stillen Zauber dieses Festes des Friedens und der Gemeinschaft, dieses Festes der Deutschen, übertragen auch auf euch, die ihr auf anderen breiten Graben, in finsterer Polarnacht, in der strahlenden Helle eines tropischen Tages, die ihr auf Schiffen unter deutscher Flagge, die ihr am Werk für Deutschland verstreut seid, auf allen Erdteilen und allen Meeren. Ihr Kameraden der Seefahrt, Kameraden der Arbeit, ihr Jungen und ihr Alten draußen, euch sagt diese Stunde, die Heimat gedenkt eurer, die Heimat grüßt euch und sie weiß, dass ihr in dieser Stunde mit euren Gedanken, euren Hoffnungen und eurer Sehnsucht in der Heimat seid. Wir wissen hier zu Hause, dass ihr alle, wo immer ihr auch sein mögt, ob Glück oder Not bei euch sind, ob euch das Gastland zur zweiten Heimat wurde, ob Segen eure Arbeit krönte, ob ihr wieder um eure Existenz kämpft, ob ihr zufrieden auf die Frucht eures Schaffens blicken könnt oder ob euer Schicksal hart ist, wir wissen, dass es kaum einen deutschen Menschen gibt, der sich nicht besonders und gerade heute nach seinem Deutschland sehnt. Nach seinem Deutschland, das glücklich und stolz wäre, euch zu zeigen, dass ein einiges und frohgemutes Volk in Kraft und Frieden, in Selbstsicherheit und Selbstbewusstsein, in Ehre und in Würde diese Weihnacht begeht. Und es ist dafür besonders glücklich, dass abermals Millionen Menschen mehr ihren Lichterbaum im umfriedeten Heim stehen haben und im warmen Hause mit einer frohen Jugend Weihnacht feiern können. Eine Jugend, die in euren Herzen ihr schönstes Weihnachtsfest findet, in deren Augen widerstrahlt die Freude der Jugend an der Weihnacht. Vor euch und vor aller Welt kann die Heimat mit wirklicher Berechtigung sagen, dass sie dieses Fest als Ruhetage nach getaner Arbeit feiert. Nicht im Überfluss und materiellen Genuss, nicht in überheblicher Selbstzufriedenheit oder in lärmenden Trubel, gehen wir am Ende des 14. Jahres der nationalsozialistischen Herrschaft die Weihnacht, sondern in stiller Freude, in bewusster Selbstbescheidung und doch als Volk wieder reicher und froher als in früheren Jahren. Unser Glück liegt nicht in materiellen Gütern, sondern es erfüllt uns von innen durch das Bewusstsein, dass wir als Volk unsere Pflicht uneigennützig getan haben vor dieser Generation und vor kommenden Generationen. Wir haben unser Können und unsere Kraft alle eingesetzt, um den Organismus des deutschen Volkes weiter zu erneuern, die deutsche Arbeit weiter aufzubauen, um dem Volk seinen scharfen Schutz zu geben durch den deutschen Soldaten. Denn er sichert uns den Frieden allein durch sein Vorhandensein. Auch in dieser Stunde hören mit ihren Volksgenossen daheim und draußen viele deutsche Soldaten diesen Worten zu, und sie hören auch das Bekenntnis, für das diese feierliche Stunde weihevoller Anlass ist. Sie hören das Bekenntnis, dass das deutsche Volk in der Sicherung des Friedens für sich und die Welt eines der strebenswertesten Ziele menschlicher Anstrengungen sieht und dass es als größten Wunsch den Wunsch an das Schicksal empfindet, es möge den bedrängten Völkern Friede erhalten bleiben. Umso inniger geht es diesem Wunsch, als gerade in zu Ende gehenden Jahren die Bedrohung des Friedens der Welt durch den Bolschewismus zugenommen hat. Aber zum Glück der Kulturvölker hat mit der wachsenden Gefahr auch die wachsende Erkenntnis um sich gegriffen, dass nur dieser Weltfeind es ist, der den arbeitsamen Frieden der Völker, das Glück der Staaten und die Wohlfahrt der Nationen ständig bedroht. Die Erkenntnis hat um sich gegriffen, dass Bolschewismus die Zerstörung des Edlen und Guten durch eine Weltrevolution des Niedrigen und Schlechten bedeutet. Einige führende Männer haben die große Gefahr unserer Zeit in ihrer ganzen Tragweite erkannt und haben das ihre getan, eine Einheit zur Abwehr dieser Gefahr zu schaffen. Wir Deutschen danken dem Führer, dass er durch eine Politik der Verdichtung der guten Beziehungen zum faschistischen Italien und durch den Antikorinther-Vertrag mit Japan neue bedeutsame Schritte getan hat zur Sicherung Deutschlands und der Welt vor dem Bolschewismus. Adolf Hitler hat uns Deutschen anstelle des bolschewistischen Zerstörungswillens, wie er uns bedrohte, ein wahrhaft religiöses Aufbauideal gegeben. Und wir hier der Heimat wollten, wir könnten euch draußen zeigen, wie es wirksam geworden ist, wie die Schlote einst brachliegender Werke wieder rauchen, wie der Bauer ihr neu gewonnenes Land in Flug zieht. Wir möchten euch die Schiffe zeigen, die auf Stapel liegen oder schon erstanden, um unter der Hakenkreuzflagge in freundlichen Beziehungen der Völker zu dienen. Wir möchten euch stolz durch unsere Waffenschmieden führen, die für unsere und eure Sicherheit schaffen. Wir möchten euch auf den Straßen Adolf Hitlers entlangfahren und sagen, das haben wir unter ihm für Deutschland, für euch und für uns geschaffen. Wir alle haben den Wunsch, ihr möchtet hier bei uns einmal nicht nur die großen Feiertage des Volkes, den 30. Januar, den 1. Mai, den Parteitag oder den Erntedanktag erleben, so besonders auch jene Farbe der nationalen Gemeinschaft, der nationalen Solidarität, in dem das ganze Volk von Prominenten bis zur Masse der Unbekannten sammeln und geben am Werke ist, für die wirtschaftlich Schwachen, für die, deren Kraft nicht mehr ausreicht zu voller Arbeit und zum Erwerb ihres Brotes. Ihr solltet den Stolz erleben, mit dem jeder Einzelne seine Büchse schwingt und wieder gibt. Denn es gibt jeder, weil er sich nicht ausgeschlossen fühlen will von der Gemeinschaft, diese Folge. Und gerade auch derjenige, der am wenigsten hat, der dem selbst das Winterhilfswerk sein Weihnachtsfest vorbereitet hat, gerade der gibt von dem Allerwenigsten, das er besitzt, sein Opfer, weil in diesem Opfer sein Anteil liegt am Gemeinschaftsleben, an der Gemeinschaft, die ihn hält und stützt, die ihn kameradschaftlich mitreißt, die ihm Lebensinhalt und Lebensfreude gibt. Diese Tage der Gemeinschaft des ganzen Volkes sind Tage der Freude des ganzen Volkes. Diese Freudentage sind zugleich Feiertage des deutschen Sozialismus. Feiertage des deutschen Sozialismus, an denen das Auslandsvolkstum auch in diesem Jahr mit wiederum wachsenden Opfern und großen Spenden seinen Anteil hat. Es betont damit seinerseits die Verbundenheit des ganzen deutschen Volkes. Und in dieser unserer Verbundenheit liegt unsere Stärke. Unsere Stärke ruht in unseren Glauben und in unserer Treue. Aus Glauben und Treue, die wir nur im Herz pflanzen, wächst die Zukunft unserer Nation. Wie diese Jugend aussieht, das möchte euch ebenfalls die Heimat zeigen. Sie möchte euch zeigen, welches junges Geschlecht heranwächst. Ihr müsstet ihnen in die Augen sehen können, unseren Pimpen, unseren Hitlerjungen und Lehren, NSA und SS-Männern, den jungen Kameraden im Arbeitsdienst in der Wehrmacht. Ihr müsstet sehen können, wie in diesem Volk Jahr um Jahr mehr wieder seine rassische Eigenart in den Gesichtszügen zum Ausdruck kommt, wie es rassisch immer besser wird. Ich möchte fast sagen, von Geburt zu Geburt, und ihr würdet noch stolzer werden auf eure Heimat. Denn hinter diesen anständigen und edlen Gesichtern, in diesen rassisch sauberen Körpern, da wächst in der Einzelpersönlichkeit und in der Gesamtheit ein seelischer Gehalt unseres Volkes heran, auf den stolz zu sein, wir wohl ein Recht und für den dankbar zu sein, wir eine Pflicht gegen das Schicksal haben. Wir haben für diese innere Verwandlung unseres Volkes gekämpft und wir werden weiter kämpfen. Ein gewesenes Volk ist der Lohn unseres Kampfes. In dieser Gemeinschaft gedenken wir heute am Heiligen Abend ganz besonders herzlich all der Deutschen, die auf schweren Posten draußen für Deutschland stehen und ihre schwere Pflicht für Deutschland erfüllen. Und wir gedenken der Besatzungen aus den Schiffen unserer jungen deutschen Marine, die an Spaniens Küsten geschützt sind für unsere deutschen Volksgenossen, der Schutz vor dem Hass des Bolschewismus. Wir gedenken zugleich der vielen Spaniendeutschen, die vor allem dank des tatkräftigen Eingreifens unserer Marine in Sicherheit gebracht werden konnten, die in ihrer Mehrheit aber das harte Los so vieler Auslandsdeutsche der vergangenen Zeit getroffen hat, ihre meist in schwerer Arbeit erworbene Tat und Gut in der Fremde zurücklassen zu müssen. Und wir gedenken in Trauer der 7 Deutschen, die sich nicht mehr in den Schutz der deutschen Macht zu begeben vermochten und ihr Leben lassen mussten, nur weil sie Deutsche waren. So wie wir nicht vergessen, Wilhelm Gustloff, der auf seinem Posten blieb, obwohl es ihm zur Gewissheit geworden war, dass die Feinde des neuen Deutschlands seinen Tod beschlossen hatten, der auf seinem Posten blieb, bis er seine Treue mit dem Leben bezahlte. Und wir gedenken all derer, die in zäher Verbissenheit draußen zur neuen Fahne standen und stehen, auch wenn eine böswillige oder unverständige Umwelt sie dafür hart anpackte. Wir wollen zugleich aber auch nicht vergessen und anerkennen, jener Gastländer unserer deutschen Volksgenossen draußen zu erinnern, die in einem wachsenden Verständnis für das antikommunistische und damit kulturerhaltende Wirken der NSDAP in Deutschland es den Deutschen draußen nicht erschweren, sich zu den neuen Ideen der Heimat und zu der Organisation zu bekennen, die diese Ideen trägt. Wir gedenken all der Deutschen, die in der Welt für Deutschland wirken und schaffen, die Deutschlands kulturelle und wirtschaftliche Beziehungen mit der übrigen Welt erhalten und fördern, nicht zuletzt der vielen deutschen Arbeiter, der Ingenieure, der Monteure, die vielfach unter schwierigen Verhältnissen, in oft unzuträglichem Klima, in der Weltabgeschiedenheit tropischer Länder, der West, der Polargebiete, im Dienst der Heimat ihre Arbeit verrichten, die Werke erstehen lassen, welche Zeugnis ablegen für die Güte Deutschen schaffen. Nicht zuletzt wollen wir auch heuer, wie alljährlich, uns der deutschen Seeleute erinnern, die auf deutschen Handelsschiffen fern der Heimat ihren Dienst tun, zugleich erinnern ihrer vielen Kameraden, die im vergangenen Jahre in Seemannstod standen. Fern in der Südsee, seit der deutsche Schulkreuzer enden, stolz Deutschlands neue Flagge. Im vergangenen Jahre kam ich der Bitte der Frau eines Bootsmannsmaßes an Bord dieses Schiffes nach, in meiner Weihnachtsansprache dem armen Gatten beruhigend mitzuteilen, dass sein heimatliches Päckchen nur verspätet abgegangen, aber bald in seinen Händen sein werde. Das Ergebnis ist, es haben sich dieses Jahr so viele säumige Gattinnen und Bräute, unsere Seeleute und sonstigen Deutschen im Ausland mit gleicher Bitte an mich gewandt, dass ich den Hauptteil meiner Weihnachtsrede als durch den Äther gehende Entschuldigungs- und Beruhigungswellen halten könnte. Neben alle, die vielleicht traurig das Ausbleiben eines Großes von daheim feststellen, meine Worte als Sammelbotschaft der Beruhigung und der Ankündigung einer noch folgenden Weihnachtsfreude auffassen. Lassen Sie mich auch diesmal durch einen Gruß an meine auslandsdeutschen Eltern in Ägypten gewissermaßen symbolisch einen Gruß senden für alle und an alle, deren Gedanken in der heiligen Nacht in Liebe in der Ferne weilen. Ich weiß, wie viele Gedanken der Liebe an diesem deutschesten aller Feste hin und wieder gehen. Ich weiß, dass überall, wo der deutsche Lichterbaum brennt, den deutschen Menschen mehr noch als sonst das Deutschtum zum Bewusstsein kommt. Dass zum Bewusstsein kommt, die Liebe zur Heimat, deren innerstes Wesen dieses Weihnachtsfest hat werden lassen. Ich weiß, wie die Herzen derer heute Nacht höher schlagen, die dieses Wesen der Heimat meist unbewusst mit sich hinausgetragen haben in die Weite der Fremde, und die Herzen derer, die ihr Deutschtum in sich wiederentdeckten, das neu aufbrach, weil Deutschland zu einem schöneren und stolzeren Deutschland geworden als je zuvor. Das große, neu erstandene Deutschland wünscht all seinen Kindern draußen und in der Heimat ein inhaltsreiches und glückliches neues Jahr. Meine deutschen Volksgenossen, wir alle, die wir litten unter dem Zusammenbruch des Deutschlands von einst, die wir litten unter der Entehrung, unter der Schmach, unter der Ohnmacht, unter der Not, die über unsere Heimat gekommen war. Wir können das Fest der Deutschen nicht vorübergehen lassen, ohne in tiefster Dankbarkeit des Mannes zu gedenken, der das neue Deutschland, das Deutschland unserer Liebe, unserer Hoffnung und unseres Stolzes werden ließ. Des Mannes, der mit einer Hingabe sondergleichen über diesem Deutschland und über den Wohl und Wehe seiner Kinder herinnen und draußen wacht, dessen Leben aufgeht in der Sorge um Deutschland. Und wir können zugleich nicht Weihnacht feiern, ohne von ganzem Herzen dem Höheren zu danken, der den Deutschen in schwerster Not ihren Führer sandte und so sichtbarlich seinen Segen gab. Wir bitten zugleich den göttlichen Lenker der Welten, dass er auch im kommenden Jahre dem Führer und seinem Volke seinen Segen schenken möge. Und wir wollen ihm versprechen, uns seines Lebens würdig zu erweisen.